Jurasäufer, Simmering. Klassenkämpfe, Klassenhass? Ach Mama, was ist denn das? Ist's nicht unanständig? Stets schrieb so Herr Schattenfroh samt Herrn Lippowitz und Co. und schämten sich unbändig. Prolet und Unternehmer sind im Grund wie Vater doch und Kind und tun sich nie was Args. Wie's eigene Kind behandelt schon den Arbeitnehmer Herr Busson. Doch wenn's mal wo zum Krachen kommt, verstummt das Friedenssäuseln prompt. Dann schließt sich jäh im Hasse die Front der Bürgerklasse. Ach, Weltanschauungen gibt's viel. Es spielen sie aus wie im Kartenspiel die Herren all zusammen. Herr Lippowitz zum Beispiel hat den König stets in seinem Blatt und eine Menge Damen. Der Nazi setzt in Saus und Braus auf Hitler, denn es teilt ihm aus Rothschild aus zweiter Hand. Ein anderer Trumpf heißt liberal, ein dritter christlich-sozial, ein vierter tolerant. Doch nimmt das Spiel mal nicht den Lauf der Polizeigewehre, dann decken sie die Karten auf. Und als ob's längst so wäre, steht in der Drieschützgasse die Front der Bürgerklasse. Seht, aus den vielen Mäulern gellt dieselbe Lüge, Genossen. Von Nagelstock bis Frauenfeld hat sich die Front geschlossen. Dass wir von ihnen zu lernen verstehen, werden die Herren morgen sehen, wenn wir auf der Straße stehen. Klasse gegen Klasse.